seid ihr euch schon? Vorher hat es gerade Spaß gemacht, aber ihr seid wohl ein bisschen das schwierigere Publikum. Ich mach mal zumindest meinen Mund frei. Ich wink euch die ganze Zeit recht freundlich und hab sogar ein schönes Hallo dahinter mich hingeschrieben. Und ihr sitzt da einfach da und guckt mich nur so an. Und ich guck natürlich zurück, ne? Aber zumindest Hallo hättet ihr sagen können. Aber ich sag's mir mal. Und ich lächle euch sogar an, ne? Das mache ich selten. Ich lächle übers ganze Gesicht von einem Ohrläppchen zum anderen, nur das sieht man jetzt nicht, weil die verdeckt sind. Das sieht man halt auch nicht unbedingt. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, unter dieser Maske, die ich aufgemacht habe, weil er mich sonst nicht hört, ist eigentlich immer ein Lächeln. Das Lachen ist nur gut versteckt, weil eigentlich gibt es ja nicht so viel zu lachen. Die Welt ist schlecht, die Welt, sie verreckt. Aber darum geht's heute nicht. Darum geht's ja oft genug, wenn ich hier meine Lesungen mache. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, meine Geschichte, unsere Geschichte. Und diese Geschichte ist gut. Diese Geschichte ist fröhlich. Und sie ist auch lustig. Denn sie erzählt davon, wie wir versucht haben und versuchen, aus dieser schlechten Welt eine bessere zu machen. Eine Welt, wie sie uns gefällt. Allen Widerständen zum Trotz. Widerständen, denen wir widerstanden haben. Und das war tatsächlich nicht immer lustig. Auch davon handelt diese Geschichte. Widerständen, denen wir mit Hass begegnet sind. Mit unserem Hass auf die schlechte Welt. Mit unserem Lachen versteckt hinter Hasskappen. Um der Welt zu zeigen, was wir von ihr halten. Unseren Hass, den kann sie haben. Unser Lachen kriegt sie nicht. Unser Lachen gehört uns und unsere Idee vom möglichst schönen Leben für möglichst alle. Vom selbstbestimmten Leben in Selbstverwaltung auf Augenhöhe und in Anerkennung aller unserer Verschiedenheiten. Denn das ist es, was uns ausmacht, was das gute Leben ausmacht, wofür wir die Hassis aufsetzen und der schlechten Welt gewaltig Widerstand leisten. Dass es diesen Widerstand gab, gibt und geben wird. Das ist das, was mich zum Lächeln bringt. Widerstand funktioniert aber nicht alleine. Widerstand funktioniert nur zusammen. Kollektiv mit euch zusammen. Wenn jeder und jede auf seine Art und Weise Widerstand leistet, tagtäglich, alltäglich. Widerstand beginnt schon, wenn wir uns anerkennen, als Personen anerkennen, die der Schlechtigkeit der Welt widerstehen und versuchen, ein möglichst gutes Leben zu haben. Und das tagtäglich und das alltäglich. Widerstand beginnt, wenn wir das wahrnehmen und auch mal aussprechen, wenn wir zu jemandem Hallo sagen, zu dem wir sonst nie Hallo sagen würden. Deshalb versuche ich es einfach nochmal. Hallo! Hallo! Geht doch! Der erste Schritt ist schon gemacht und die Geschichte kann jetzt losgehen. Mit einem Prolog. Geschichte schreibt sich niemals selbst. Geschichte wird geschrieben. Die Geschichte, die wir kennen, die Geschichte der kulturellen Identitäten und Territorien, der Vaterländer und Muttersprachen, der Grenzen und ihrer Verschiebungen, der Kriege, Siege und Niederlagen, des Aufstiegs und Falls von Dynastien, Herrscherfamilien, Kaiserstühlen, Königshäusern, Guillotinen, Diktaturen, Zentralkomitees, parlamentarischen Hydren. Die Geschichte, die wir kennen, ist die Geschichte der Herrschenden. Sie erzählt einzig und allein über ihre Herrschaft und darüber, weshalb ihre Herrschaft besser ist als die Herrschaft anderer Herrschaften. Sie zwingt uns dazu, geradezu zwanghaft, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Aber diese Auseinandersetzung mit ihr zu unterdrücken, ist genauso Teil der Geschichte, wie Auseinandersetzungen mit der Herrschaft in der Geschichte zu verschweigen. Geschichte ist nämlich immer die Geschichte der Sieger. Der Sieger bestimmt, wie die Geschichte ihres Sieges erzählt wird. Das ist die Geschichte, wie wir sie kennen. Und sie wird es bleiben, bis es keine Sieger mehr gibt. Eine Auseinandersetzung mit den Auseinandersetzungen zeigt, dass es keine Sieger gibt. Kein Krieg wurde je gewonnen, wenn man das Leid, das er mit sich brachte, in seine Geschichte einflösse. Die Glorie des Sieges ertränke in einem Meer aus Blut und Tränen, das der Sieg gekostet hat. Herrschaft ist, wenn sie das vergessen lässt. Wenn sie das vergessen lässt, lässt, lassen kann, dann hat sie sich legitimiert. Geschichte legitimiert immer das Jetzt. Geschichte wird immer geschrieben, um das Heute zu legitimieren. Die Herrschaft heute zu legitimieren und die Auseinandersetzung mit ihr zu unterdrücken. Geschichte schreibt sich niemals selbst. Sie wird geschrieben. Heute schreibe ich Geschichte, meine Geschichte, über meine Auseinandersetzungen und meine Auseinandersetzung mit ihr. Spiel immer am Anfang eines jeden Abschnitts ein kleines Lied, das hoffentlich thematisch passt. Der Empfang ist nicht so gut. Geht das? Sonst brechen wir es ab, glaube ich. Jetzt geht's klar. Geburtsstunden. 257 verletzte Polizisten, 3 verwunderte Soldaten, 6 ausgebrannte Bundeswehrfahrzeuge. Das hatten sie sich verdient. Wie zur Hölle kamen sie auch auf die Idee, ein Gelöbnis abhalten zu wollen. In aller Öffentlichkeit. Das Ganze auch noch am 6. Mai 1980 im Bremer Weserstadion. Auf den Tag fast genau 35 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Davon haben sie aber natürlich nicht gesprochen. Lieber haben sie vom NATO-Beitritt vor 25 Jahren gelabert, vom 25-jährigen Bestehen der Bundeswehr. Das muss doch ordentlich gefeiert werden. Und das, obwohl vor einem Vierteljahrhundert schon sehr viele gesagt haben, ohne mich. Die Erinnerung damals an den Krieg und seine Folgen waren noch zu frisch. Schon damals brachten sie damit die Herrschenden ganz schön in die Bredouille. Verbote, Verbote, Verbote war alles, was ihnen eingefallen ist. Und die haben sich auch durchgesetzt, brutal durchgesetzt. Über Leichen sind sie gegangen am 11. Mai 1952 in Essen. Da haben sie eine Demo zerschlagen und dabei Philipp Müller erschossen und 2 weitere schwer verletzt. auch wenn sie darüber nicht gerne sprechen, diese Geschichte in ihrer Geschichte verschweigen. Wir erinnerten uns noch gut daran. Die Friedensbewegung war noch lebendig. Sie wurde sogar wieder lebendiger. Im Kalten Krieg wurde ein Gang hochgeschaltet. Mit dem NATO-Doppelbeschluss hatten sie die Grundlage für den Atomkrieg gelegt. Gründe hatten wir also genug. Das bundesweit zentrale öffentliche Gelöbnis in Bremen war eine Provokation. Es ging uns nicht nur ans Leder, sondern auch an unsere Zukunft. No Future, Alter. No Future war nicht nur eine Parole, sondern auch das Gefühl, das wir damals hatten. Und damit nichts mehr zu verlieren, sondern alles zu gewinnen. Die öffentliche Zurschaustellung des deutschen Militarismus kam gerade recht. Dieser scheiß deutsche Militarismus, er war nie mehr als Drangsal. Drangsal für alle, die von ihm getroffen wurden. Drangsal für alle, die von ihm betroffen sind. Zumindest ihn wollten wir treffen. Betroffen waren wir ja alle, zumindest die Männer unter uns. Mit 18 flatterten die Briefe ins Haus. Wir mussten uns mit ihm auseinandersetzen. Willst du 15 Monate deines Lebens bei diesem scheiß Trachtenverein verplempern, in der Kaserne vergammeln, durch den Schlamm robben, dich den ganzen Tag von irgendwelchen Flachpfeifen anschreien lassen, die nichts anderes können als rumbrüllen und stramm stehen? Oder versuchst du zu verweigern? Entweder total und in den Knast was Sinnvolles oder was Sinnvolles machen für 16 Monate. Dafür musst du dich aber verhören lassen von diesen Affen. Dich und dein Gewissen auf Herz und Nieren überprüfen. Bist du wirklich so gewaltunaffin, dass du zu nichts gebrauchen bist? Den Unterschied zwischen Militanz und Militarismus erklären, damit brauchst du bei denen gar nicht erst anfangen. Es ist doch gut, sich gewaltig zu wehren, wenn was ungerecht ist. Wenn sie dich zu was zwingen, was du absolut nicht willst. Wenn du überzeugt bist, dass etwas komplett falsch läuft gerade. Und falsch ist ziemlich viel gelaufen. Davon braucht uns niemand zu überzeugen. Das war so. Wir wussten das alle. Mit unseren besseren Argumenten hätten wir nicht alle davon überzeugen können. Wir mussten schon deutlicher werden. Also wollten wir am 6. Mai 1980 alle Zugänge zum Weserstadion dicht machen. Uns war klar, dass das nicht einfach wird. Denn die Bullen würden versuchen, uns aufzuhalten. Mit unserer Wut und unserer Entschlossenheit haben sie aber nicht gerechnet. Ihren Knüppeln, Wasserwerfern und Räumpanzern schleuderten wir alles entgegen, was wir hatten. Sie haben ganz schön Steine gefressen am Osterdeich. Vor dem Molly sind sie weggerannt wie die Hasen. Ihr Gelöbnis haben sie aber trotzdem durchgezogen. 4 Stunden Straßenschlacht haben sie dafür in Kauf genommen. Im Rauch der brennenden Fahrzeuge haben wir es sogar mehrfach kurzzeitig ins Stadion geschafft. Aber nicht mal das hat ihnen gereicht. Gereicht hat es ihnen erst in den Tagen danach. Und sie haben beschlossen, dass es keine öffentlichen Gelöbnisse mehr geben sollte. Erst Mitte der 90er traute sich der deutsche Militarismus wieder aus seinen Kasernen. Mit Vehemenz haben wir es geschafft, ihn zeitweise zurückzudrängen. Wir zeigten, dass unsere Form der politischen Einflussnahme erfolgreich ist. Sie wurde unser Markenzeichen, die Vehemenz. Das vehemente Eintreten für unsere Überzeugungen. Und in unseren Auseinandersetzungen verhandelten wir, was richtig und was falsch war. In unseren Auseinandersetzungen war Bewegung. Wir waren in Bewegung, unabhängig von den Vorgaben der Herrschenden. Autonom, nur unseren Überzeugungen verpflichtet. Jede und jeder für sich und alle zusammen. Wir waren autonome in Bewegung. Am 6. Mai 1980 wurden wir geboren. Und wir sollten noch Geschichte schreiben. Probieren wir es mal mit diesem Bluetooth. Jetzt ist es kürzer. Telefonkette hier, das Bett wird geräumt, ich springe auf. Alle Straßen nach Osten, ich sag her, lauf auf Schleichweg, so bleib wieder dein Konzert. Bin noch ein paar Leute, ich sperr vorbei, da packen mich die Bullen, für heute ist es wohl vorbei. Doch scheinbar haben die mit mir nicht viel im Sinn, dann zeig ich, ich muss gehen, das wollte ich um. Ich lauf rüber zum Helden. jetzt wird's kompliziert. Laufen lernen. Am 12. Dezember 1980 haben die Bullen eine Hausbesetzung verhindert. Die Besetzung des Frenkelufers 48 in Kreuzberg. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon 18 Häuser besetzt. Die Häuser mussten doch bewohnt sein, das ist doch ihr Zweck. In Kreuzberg 36 war das vergessen worden, wegen der Flächensanierung und der geplanten Stadtautobahn. Spekulanten spekulierten darauf, groß Gewinn rauszuschlagen, der größer wird, wenn die Häuser verfallen. 36 hatte sich dadurch verändert. Die kleinen Handwerksbetriebe und Gewerbe, die Arbeiter und einfachen Angestellten waren weggezogen. Gastarbeiterfamilien waren eingezogen. Die wollten nirgendwo sonst wer haben. Hier im teilweise von der Mauer umschlossenen SO 36 fanden sie ihr Zuhause. Wie auch wir. Viele von uns kamen aus Wessiland, suchten das große Abenteuer in der großen Stadt oder hatten keinen Bock auf Wehrpflicht. So entstand die Kreuzberger Mischung im schönsten Fleckchen Erde, im Schatten des antifaschistischen Schutzwalls, wo sonst niemand leben wollte. Hier ließen alle alles machen und wir haben gemacht. Wir hatten keinen Bock, dem Verfall weiter zuzusehen. Außerdem brauchten wir die Wohnungen. Wir haben sie uns genommen. Es macht keinen Sinn, kostbaren Wohnraum verfallen zu lassen, nur weil so mehr Kohle zu verdienen ist. Das ist nur im Kapitalismus logisch. Das haben wir noch nie verstanden. Das wollten wir noch nie verstehen. Lieber Instand besetzen als kaputt besitzen. Selbst renovieren und uns einrichten, wie wir wollten. Zusammenleben, wie und mit wem wir wollten. Das Frenkelufer 48 sollte unser 19. Haus werden. Die Bullen verhinderten die Besetzung. Die angehenden Besetzer sind eingefahren. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren damals gut vernetzt. Die Häuser kannten sich. Wir kannten uns. Wir konnten schnell reagieren. Wir bauten Barrikaden in der Admiralstraße, um die besetzte Admiral 20 zu schützen. Sollte die geräumt werden? Ja, keine Ahnung. Die Antwort ging im Tränengas unter. In Kreuzberg hat es ziemlich gescheppert, die ganze Nacht bis in den Morgen. Dann kam am Kotti der Glaser und die geplünderten Geschäfte bekamen neue Ware. Das blieb nicht ohne Folgen. Wir haben nicht mehr mit dem Senat über die Legalisierung der Häuser verhandelt. Jetzt wurde eine Ansage gemacht. 1, 2, 3, lasst die Leute frei. Einige der Eingefahrenen waren immer noch im Knast. Um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen, gab es noch eine Scherbendemo am Kudamm. Der Senat dachte nicht dran, einzuknicken, genauso wenig wie wir. Ende Februar 81 hatten wir das 100. Haus besetzt. Es zeigten sich auch erste Risse. Erste Besetzer machten ihr Haus zur Meldeadresse. Die Diskussionen, ob verhandeln oder nicht, waren wieder da. Waren sie weg? Der Rückhalt bei den Bürgerlichen war groß. Was der Senat abzog, fanden sie auch scheiße. Sie verstanden unsere Krawalle, wenn die Bullen nach ein Haus durchsuchten oder räumten. Auf den Demos wurden wir mehr, unsere Gefangenen wurden mehr. Mitte 81 hatten wir 162 Häuser besetzt. Nicht nur in Kreuzberg, sondern überall in West-Berlin. In diesem Jahr waren Wahlen. Sie brachten eine Veränderung. Lummerland, Berliner Linie. Am 17. August 81 sitzt Rudolf Hess, das Schwein, noch 6 Jahre im Spandauer Knast, dann wird er sich endlich umgebracht haben. Am 17. August 1981 stellte Innensenator Lummer acht Schöneberger Häusern ein Ultimatum. Am 22. September 1981 werden die Häuser geräumt. Lummer hält eine in den geräumten Bülowstraße 89 eine Pressekonferenz. Davor treiben die Bullen Demonstrierende auseinander und vor sich her. Klaus-Jürgen Rattay ist dabei. Sie treiben ihn in den fließenden Verkehr. Ihn erwischt ein Bus und er stirbt. Auf der Trauerdemo am Abend ließen wir unserer Wut und unserem Entsetzen freien Lauf. Ab jetzt heißt es, 1 Million Sachschaden für jedes geräumte Haus. Ein verlorenes Leben lässt sich nicht mit Geld aufwiegen. Den Bullen ist das scheißegal. Mit unverminderter Härte schlagen sie zu, durchsuchen und räumen unsere Häuser. Die einen verhandeln und versuchen, ihr Haus zu retten. Unsere Häuser werden trotzdem weniger. Trotzdem halten wir dagegen, bis 84 das letzte besetzte Haus geräumt ist. Vorerst. In den 90ern legen wir wieder los. In Ost-Berlin standen eine Menge Häuser leer. Wir waren noch da. Wir hatten Erfahrung. Wir hatten Bock. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich glaube, ich lass das mal mit der Musik, das ist ein bisschen zu anstrengend. Schulzeiten. 1987 wurde ich eingeschult. Ich begann lesen zu lernen. Lernte schreiben, lernte rechnen, lernte Geschichte. Hörte Geschichte. Hörte zum ersten Mal von antiker Demokratie, vom Triumvirat und von Karl dem Großen, vom Heiligen Römischen und dem Deutschen Reich, von Weltkrieg Nummer 1, Verdun und den Nationalsozialisten, den scheiß Nazis, ihrem Krieg und der Stunde Null. Dann kam die Mauer und zementierte BRD und Detterä. Im April 86 dürfte ich wegen einer giftigen Wolke nicht vor die Tür. Frische Kuhmilch und die Heidelbeeren im Wald waren giftig. Schuld war daran nicht mehr der Fuchsbandwurm, sondern der Russe in der Ukraine. Die Kernschmelze im sowjetischen KKW Tschernobyl. Von Three Mile Island, 7 Jahre davor, hatte ich noch nicht gehört. Diese Geschichte wurde mir nicht erzählt. Genauso wenig vom Gorleben-Track 1979, auf dem wir Hunderttausende waren. Wir wollten die tödliche Technik nicht. Sie zerstört unsere Lebensgrundlagen. Sie produziert strahlenden Müll. Das ist nicht sicher zu lagern. Er strahlt länger, als jede Geschichte erzählt werden kann. Den Müll einfach verbuddeln ist keine Lösung. AKW weltweit sofort abschalten ist auch keine. Aber der einzige Weg, um eine gangbare Lösung zu finden. Für ein Problem, das es nie hätte geben dürfen. Ihr hättet sie nie bauen dürfen, eure scheiß AKW. Aber dann hättet ihr die Bombe auch nicht. 1980 besetzten wir ein Bohrloch im Wendland. 1004. Wir bauten Hütten, wir nannten uns republikfreies Wendland. Die Bullen rissen die Hütten ein, die Republik lebt weiter. Unser Widerstand lebt weiter. Am 28. Februar 1981 demonstrierten wir in Brokow gegen den Bau des AKW. Noch ein AKW. Die Demo war verboten. Wir demonstrierten trotzdem. Wir setzten uns durch. Vehement. Wir hatten Erfahrung aus dem Kampf um unsere Häuser in Berlin und überall sonst. Vom Osterdeich wussten wir, dass Vehemenz uns stärkt gegen ihre Bullenarmada mit Wasserwerfern und Großhubschraubern. Sie hatten kein Recht, uns am Demonstrieren zu hindern. Das stellten Gerichte später fest. Gerichte sind uns egal. Wir sagen mit und ohne Erlaubnis, was uns nicht passt. Gerichte sind zum Essen da. Wir wollten verhindern, was falsch ist. Brokdorf ging trotzdem ans Netz. Die WAA Wackersdorf wurde später nicht gebaut. Der bayerische Vogel Strauß wollte sein Stück vom Atomkuchen. Er hatte nicht mit den Oberpfälzern gerechnet. Niemand rechnet mit Oberpfälzern. Niemand versteht ihr Gebell. Hunde, die bellen, können auch beißen. Die Oberpfälzer bissen sich fest an der Wiederaufbereitungsanlage und dem Vogelstrauß. Ab Ostern 86 waren wir dabei, rüttelten am Bauzaun, besetzten den Bauplatz, setzten uns mit den Bullen auseinander, mit Steinen und Zwillen, gegen Blendschrockgranaten und Gummigeschosse. Vom Himmel herab regnete es CS-Gas aus Hubschraubern. Alle waren davon betroffen, alle wurden davon getroffen, die da waren, alle zeigten sich solidarisch. Der Bullenknüppel auf den Kopf prügelt dir Solidarität ein. Du erkennst, er schlägt wahllos zu, wenn es gilt, den Willen der Herrschaft gegen den Willen der Beherrschten durchzusetzen. Das werden die Herrschenden nie verstehen. In ihrer Geschichte kommt das nicht vor. In meiner Schulzeit habe ich davon nie gehört. Das musste ich erst selbst erfahren. Genauso wie ich mir unsere Geschichte zusammenstückeln muss, um sie mir selbst zu erzählen. Wendepunkte. Auf einmal war alles anders. Die Mauer musste weg, die Mauer war weg. Wir saßen in unseren Kneipen, in unseren Hinterhöfen, wir sahen dem Spektakel zu, wir waren Zuschauer in dieser Geschichte. Wir sahen das Funkeln in den Augen der Menschenmassen. Sie machten das erste Mal rüber, legal nach Kreuzberg, über den von einer Mauer abgetrennten Fluss, über die Brücke am Oberbaum. Ihre Augen spiegelten das Funkeln der freien Marktwirtschaft. Sie erwarteten, dass alles besser wird. Wir wussten, dass das nicht stimmt. Wir haben darüber diskutiert. Uns war klar, dass sich jetzt einiges ändern würde. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Im Fernsehen sah ich die Wartburgschlangen an den Grenzen. Menschen tanzten auf Mauern, sie hieben mit allerlei Werkzeug Stücke heraus. Fremde fielen sich in die Arme, Freudentränen im Gesicht. Ich wusste noch nicht, was passiert war. Ich war noch zu jung. Es musste aber Großes sein. Nie wieder Deutschland. Das war eine Parole, unter der sich einige von uns versammelten. Andere blieben damals schon fern. Was uns als Wiedervereinigung verkauft wurde, war nichts Gutes. Das war klar. Aber den Fokus allein auf ein heraufziehendes Viertes Reich legen, gegen deutschen Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Faschismus, die Fackel der Aufklärung vor sich hertragen, ob das der bessere Weg war, sich in Auseinandersetzungen über die richtige Analyse aufreiben. Wir haben die Lücke genutzt, die sich auftat. In Ostberlin gab es rechtsfreie Räume. Die alte FOPO war noch da, aber schlecht ausgerüstet und wenig motiviert. Der westliche Polizeiapparat hatte sein neues Hoheitsgebiet noch nicht kolonisiert. Wir besetzten wieder Häuser, ganze Straßenzüge. Es war das Paradies. Es hielt nicht lange. Die Berliner Linie wurde auf den Osten ausgeweitet. Räumungen waren wieder an der Tagesordnung. In der Mainzer hat es heftig geknallt. Kurz davor hatten wir Aktionstage für den Wiederzusammenbruch organisiert. Der braune Mob war los, Baseballschlägerjahre, Brandanschläge überall, Solingen, Hoyerswerda, Mölln, Rostock-Lichtenhagen und viele, viele mehr. Wir hatten schon gemerkt, was kommt. Wir mussten mit Nazi-Angriffen rechnen. Silvio wurde ermordet. Sie hatten sich im Weidling-Kiez eingenistet. Dort hatten sie Häuser besetzt. Das konnte so nicht weitergehen. Auf den Staat konnten wir uns nicht verlassen. Das war doch die Ursuppe. Wir sagten, Deutschland halt's Maul, es reicht. Und wir wurden praktisch. Antifa ist Handarbeit. Wir haben uns organisiert. Wir haben uns darauf spezialisiert. Wir haben den Nazis Paroli geboten. Wir mischten uns ein. Wir halfen uns selbst. Wir unterstützten, wo wir nur konnten. Das konnte nicht nur friedlich sein. Das ist nicht die Sprache, die Nazis verstehen. Auf den Staat und seine Bullen konnten wir uns nicht verlassen. Er hat uns auf den Kieker genommen. Ein paar rechte Jugendclubs brannten. Nazis wurden regelmäßig zum Zahnarzt geschickt. In den 90ern wurden über 120 Menschen von Nazis ermordet. Wie viele Menschen von den Nazis verletzt wurden, weiß niemand. Ich war auf meinen ersten Demos. Zweimal im Jahr Parteitag. DVU und MPD. Ausnahmezustand in der Stadt. Die Antifa hatte ihr Kommen angekündigt. Die Nibelungenhalle war weiträumig abgeschirmt. Ein Nazibus wurde aufgehalten. Punks öffneten die Kofferräume. Sie holten die Bierkästen raus. Mit den Flaschen warfen sie dem Bus die Scheiben ein. Ich kam zu spät. Es gab kein Bier mehr für mich. Auf der Demo bin ich neben dem Frontblock gelaufen. Der schwarze Block war anziehend. In Sichtweise des Veranstaltungsorts wurde die Demo gestoppt. Es gab den ersten Pfefferspray-Einsatz in der Geschichte der BRD. 1999 wurde die Antifa Passau zerschlagen. Sie nannten sie terroristische Vereinigung, zusammen mit anderen Antifa-Gruppen im Bundesgebiet. Sie hatten sich bundesweit organisiert. Die Zerschlagung war brutal. Ein 16-Jähriger hatte sich angesichts des Ermittlungsdrucks erschossen. Die Polizei kommentierte das lakonisch. Auf der Trauerkundgebung sagte ein Bulle: Wenn ihr alle das so machen würdet, hätten wir nichts mehr zu tun. Ich war nicht in der Antifa Passau. Wahrscheinlich ist es gut so. Sonst wäre meine Geschichte anders verlaufen. Und die Geschichte wäre jetzt schon zu Ende. Horizonte erweitern. Sie hatten uns gezeigt, dass es geht. Dem grassierenden Neoliberalismus konnte etwas entgegengesetzt werden. Nicht alles war dem Willen der freien Märkte untergeordnet. Ja, basta, es reicht. Das hatten wir auch schon so ähnlich 1988 gesagt. Der Internationale Währungsfonds traf sich in West-Berlin. Wir nutzten die Gelegenheit, auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben nämlich die besseren Ideen vom guten Leben. Ein Leben ohne von der Leine gelassenen Kapitalismus. Wir waren Zehntausende, die im September auf die Straße gingen. Wir waren viele, wir waren verschieden. Wir waren das erste Aufflackern einer Bewegung der Bewegungen. Wir bezogen uns aufeinander. Die Zapatistas entfachten 94 das Feuer neu. Der Battle of Seattle setzte in uns 99 in Brand. Köln gehen scheiterte krachen im gleichen Jahr. 2000 in Prag waren wir dann viele. 2001 in Göteborg waren wir viele mehr. Und die Herrschenden zeigten die Zähne. Sie schossen das erste Mal scharf. Drei verletzten sich schwer. Im gleichen Jahr in Genua waren wir Hunderttausende. Die Herrschenden suchten die Konfrontation. Sie versuchten, unsere Bewegung aus dem Tritt zu bringen. Sie bestellten schon die Leichensäcke. Unzählige wurden teils schwer verletzt. Sehr viele wurden gefoltert. Carlo war tot. Am 20. Juli 2001 war ich zu Hause. Für mich war es ein Tag wie jeder andere. Ich war noch nicht organisiert. Organisierung war informell in den Resten zerschlagener Gruppen. Ich war davon noch nicht Teil. Ich hatte noch keine Bezüge. Ich hatte noch kein Internet. Ich hatte die Nachrichten um 7 oder um 8. Und seit diesem Moment habe ich das eine Bild im Kopf. Das eine Bild, das jeder kennt. Carlo erschossen auf dem Boden, seine Mörder in einem Fahrzeug der Carabinieri. Das Fahrzeug setzt an, ihn nochmal zu überrollen. Polizia Assassini. Auf der Obon Bridge durchschnitten sie ein Seil. An ihm hingen zwei Menschen, um die Straße zu blockieren. 2003, Evian. Danach brannte eine Tankstelle. Dafür war ich auch zu spät. Ich war noch auf dem Weg. Erst Ende 2003 war ich organisiert. Ich war in verschiedenen Gruppen. Ich lernte praktisch antifaschistisches Handwerk. Ich lernte bequem sitzen auf Schienen. Ich saß nicht nur auf den Stühlen in Plänen selbstorganisierter Cafés, aber auch. Glenn Eagles 2005 ließ ich aus. Dissent nahm ich mit und landete 2007 in Heiligendamm. Am 2. Juni in Rostock am Rande der aufgelösten Demo. Leute aufsammeln, die weg wollten. Weil alles zu war am Hafen, fuhren wir durch den Park. Und die Fahrgäste waren erstaunt, wie ruhig wir blieben dabei. Ich und mein Beifahrer. Die Bullen jagten alles, was sie nur jagen konnten. Sie hatten zu viele Steine gefressen. Von den Blockaden kenne ich nur Geschichten. Selber blockiert habe ich nicht. Warum, das werde ich jetzt nicht sagen. Nicht jede Geschichte muss erzählt werden. Manche Geschichten sprechen für sich. Die Leute auf den Blockaden haben auch für sich selbst gesprochen. Die Orga wollte die Blockaden auflösen. Das Ziel sei erreicht. Ja, symbolisch, sagten die Leute. Praktisch sitzen wir gut. Und sie blieben dann sitzen. Und jetzt selbst organisiert. Ich half dabei, sie zu versorgen. Mit Essen, mit Trinken, Decken und Zeug. Die Orga hatte nicht damit gerechnet, dass die Leute keinen Bock auf Symbolpolitik hatten. Das hat die Orga aber nicht gestört. Im Nachklapp fand sie ihr Steckenpferd in interventionistisch-linker Symbolpolitik. Das ist eine andere Geschichte. Ich habe aber einiges aus ihr gelernt. Ich habe einiges aus dieser Zeit gelernt. Ich habe Leute kennengelernt. Die gleichen Kämpfe gekämpft zu haben, knüpft Verbindungen. Gleiche Ideen und Träume haben, schweißt zusammen. Besonders wenn man sie auf den gleichen Straßen geträumt hat. In der explosiven Wucht schlagender Wetter. Geträumt hatten wir damals. Wir haben uns gegen die neoliberalen Zustände aufgelehnt. Wir haben unsere Verschiedenheiten anerkannt und zusammen was auf die Beine gestellt. Das lief nicht immer alles reibungslos, aber es lief. Es lief nicht mehr lange. Heiligendamm war der letzte der großen Gipfelproteste. Danach ging es zurück in die Einpunktbewegung. 2009 gab es nochmal Synergien, aufgeteilt auf Straßburg und Kopenhagen, ein halbes Jahr voneinander entfernt. Vielleicht hatten wir uns bereits zu sehr an die neoliberale Vereinzelung gewöhnt. Zusammendenken, zusammenhandeln war schwierig geworden. Die Welt hatte sich weitergedreht, mit ihr die Schraube ihrer Zurichtungen. Wir hatten keine Antwort drauf, von Vehemenz ganz zu schweigen. Seit 2008 nehme ich Militarisierung ins Visier. Ich habe sie seitdem nicht mehr aus den Augen gelassen. Davon habe ich aber an anderer Stelle schon erzählt. Diese Geschichte erzähle ich noch nicht nochmal. Zumindest jetzt nicht. Ankommen. Wir haben gewonnen. 2011, das zweite Jahr in Folge. Der Zug ist zwar durch, aber er hatte Verspätung von einem Tag oder mehr. Wir haben ihn durchgelassen. Das könnten wir sagen. Wir hatten Mitleid mit den schwankenden Bullen. Sie konnten da kaum noch stehen. Sie waren pausenlos im Einsatz. Aber wir hatten noch Kraft. Die einen verbogen die Schienen, die anderen setzten sich drauf. So hatte es funktioniert, die Bullen zu plätten. Wir hielten sie pausenlos in Atem. Zwischen den Pyramiden mit angeketteten Menschen, den geschotterten Gleisen, den brennenden Ballen im Lase beim Transport auf der Straße. Wir haben kein Mitleid. Sollen sie schwanken, diese scheiß Besatzer, die dafür sorgen, dass der Zug durchkommt, obwohl niemand ihn will. Die Kastoren nach Gorleben sind vorbei. Ich vermisse unsere Familientreffen im Wendland. Ich vermisse es, mit der buntschickigen Crew durch den Wald zu robben. Lina, du fehlst. Wir haben gewonnen. Zusammen. Zweimal. Ich vermisse Bewegung. Wir bewegen uns zu wenig. So fühlt es sich an, im Stillstand anzukommen. Doch ich stehe nicht still. Wir stehen nicht still. Die Zeit steht nicht still. Also machen wir weiter. Wir entern das Gütz im laufenden Betrieb 2012 in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Krieg beginnt hier, nicht nur für deutsche Interessen. Wir streuen Sand ins Getriebe der Militärmaschine. Ein Schippchen jedes Jahr. Wir haben noch Helme im Keller seit damals in Bremen. Wir packen sie aus. 2017 G20 in Hamburg. Welcome to hell. Die Bullen drehen hohl, sie schlagen auf alles, was sich bewegt. Sie kriegen uns nicht klein. Abends machen wir Feuer direkt vor der Flora. Die Schanze war unser für diese eine Nacht. Die Flammen aus Straßburg, sie züngeln noch weiter. Manchmal flackern sie auf. 2018, der Fokus verschiebt sich auf die Leoparden in Afrin. Ich finde das seltsam, ich mache da nicht mit. Ich bin gegen Krieg. Jedes Militär finde ich scheiße. Rheinmetall zu entwaffnen, das greift mir zu kurz. Die Geschichte lehrt anderes. Es sind nicht die Waffen, die töten. Die Herrschenden sind's mit unseren Fingern am Abzug. Panzer können brennen. Vulkane brechen aus. die Straße schweigt still. Ich agiere im Kleinen, was bleibt mir übrig, würde ich meinen. Die Geschichte geht weiter, weil sie es muss. Weitergehen. Wie soll das nur weitergehen? Corona hat die Frage nicht gestellt. Seitdem ist sie offensichtlich geworden. Ehemals besetzte Häuser schlossen die Türen. Gehorsam eilte voraus. Jede Bewegung kam zum Erliegen. Die Isolation war härter, als das Infektionsschutzgesetz vorschrieb. In den Debatten war die Härte des Gesetzes spürbar. Diskussionen ersticken in den Keimen falsch verstandener Solidarität. Solidarisch wäre es gewesen, die Diskussion weiterzuführen, einen Umgang zu suchen mit der Pandemie und ihren Härten, gemeinsam, auf Augenhöhe, selbstorganisiert mit der Situation umgehen, aus der eigenen Betroffenheit heraus handeln. So haben wir es doch in unserer Geschichte immer gemacht. Geschichte steht nie im Konjunktiv. Habe ich die Geschichte falsch erzählt? Bin ich nur ein Clown, der unsere Geschichte falsch verstanden hat? Bin ich nur ein Clown, der denkt, dass die Geschichte, wie ich sie erzähle, immer noch möglich ist? Die Geschichte geht weiter, mit Clowns oder ohne. Die Welt darf nicht den Wichsern gehören. Wichser gibt es gerade genug. Richtige Antworten gibt es wenige, falsche Antworten gibt es viele. Der Graubereich ist verschwunden, es ist nicht mehr auszuhalten. Sie zeigen Reichskriegsflaggen auf den Demos. Wer da mitläuft, trägt sie mit. Sie nicht zu sehen, das gilt nicht. Wir impfen euch alle und wer das sagt, der ist auch doof. Für mich ist alles grau. Ich bin ein Clown im Grauen. Mir Clown graut's. Wie soll das nur weitergehen? Nach der Pandemie ist es weitergegangen. Es kamen die Kriege und mit ihnen die Logik. Sie ist binär. Es gibt nur noch zwei Seiten, die einen und die anderen. Und ich, Clown, ich bin gegen den Krieg. Krieg wird nie im Namen derjenigen geführt, die von ihm betroffen werden. Ich sitze zwischen den Stühlen und da sitze ich gut. Ich weiß, ich habe recht. Clowns haben immer recht, sonst wären sie ja keine Clowns. Wer sich für den Krieg entscheidet, entscheidet sich falsch. Das gilt für jede Seite des Krieges. Den guten Krieg, den gibt es nicht. Und damit ist Schluss, spricht der Clown. Er erzählt eine Geschichte. Ich erzählte meine Geschichte. Ich erzählte unsere Geschichte. Sie begann mit Krawall gegen Krieg. Sie endet auch damit. Denn die Geschichte der Herrschaft ist auch die Geschichte ihrer Kriege. Wenn wir sie nicht mehr führen, schreiben wir unsere eigene Geschichte. Wir schreiben eine Geschichte ohne Herrschaft. Diese Geschichte ist möglich. Ich weiß es. Ich bin ein Clown. Wie soll die Geschichte weitergehen? Ich entscheide das nicht. Ich bin ein Clown. Ich bin ein Clown in Bewegung. Es bewegt sich nicht viel. Ohne Bewegung ist ein Clown ein Clown. Kann ein Clown Bewegung reinbringen? Ich weiß es nicht. Ich versuche es trotzdem. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bin ein Clown. Wie soll es nur weitergehen? Es gibt nicht nur den Krieg. Nazis klatschen wieder. Klatschen wir wieder Nazis? Diesmal so, dass sie nicht wiederkommen? Dass sie diesmal wirklich verschwinden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich bin ein Clown. Ich werde sehen, wie es weitergeht. Es wird weitergehen. Wie es weitergegangen sein wird, werde ich erzählen. In einer anderen Geschichte. Die ist noch nicht geschrieben. Schreiben wir los, sagt der Clown. Ob sich die Geschichten wirklich so zugetragen haben? Wer weiß das schon? Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir uns die Geschichten erzählen. Als wären sie die unseren. Erst wenn wir unsere Geschichte schreiben, wenn wir sie uns erzählen, immer wieder erzählen, wird die Welt, wie wir sie kennen, zu der Welt, wie wir sie wollen. Also schreiben wir Geschichte. Solange uns nur Geschichten bleiben, die uns unser Leben schreibt, sollten wir am Leben bleiben, um uns selber vorzuschreiben, was als Leben in Geschichten bleibt. Die letzten Worte waren auch die Schlussworte meiner allerersten Lesung, in der ich auch Teile meiner Geschichte erzählt habe. Das waren auch schon die Schlussworte für heute. Und ich versuche es trotzdem, ich spiele euch noch einen zum Schluss. Den könnt ihr euch gerne noch anhören. Ich kenne den schon. Ich höre mir den nicht nochmal an, ich gehe eine rauchen und sage schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Und tschüss.